Oktober. Abschied nehmen und loslassen. Du stehst mit beiden Beinen auf der Matte oder auf dem Teppich. Ich verneige mich in alle Himmelsrichtungen der Erde. Vorwärtsbeuge. Bringe langsam deine Hände auf den Boden. Beuge dabei leicht deine Knie. Lass deinen Kopf los und hänge. Atme ein, atme aus. Atme ein, atme aus. Aktiviere deine Bauchmuskeln, roll wieder hoch. Wiederhole diese Vorwärtsbeuge, diese Verneigung in alle Himmelsrichtungen. Rotiere also jeweils um 45 Grad. Atme ein, atme aus, roll ab und verbeug dich in die nächste Himmelsrichtung. Atme ein, atme aus, komm hoch, rotiere wieder zur nächsten Himmelsrichtung. Atme ein, atme aus, verneig dich in eine Richtung. Atme ein, lang, aus. Aktiviere deine Bauchmuskeln, roll hoch. Und verneig dich ein letztes Mal in die letzte Himmelsrichtung. Ein und aus. Ende, wenn du wieder in deiner Ausgangsposition angekommen bist. Du hast dich in alle vier Himmelsrichtungen der Erde verneigt. Ich bitte um die Kraft der Luft für Inspiration. Berg mit Armkreisen. Steh mit beiden Beinen verwurzelt auf der Matte. Atme tief und bewusst ein und aus. Aktiviere dein Zentrum unter deinem Bauchnabel, zieh dabei den Nabel nach innen und oben entlang deiner Wirbelsäule. Mach mit deinen Armen einige Armkreise nach hinten. Du kannst kleine Armkreise machen oder große. Dann mach einige Armkreise nach vorne. Spüre den Windhauch, den du produzierst durch deine Arme. Frischer Wind fördert neue Ideen. Die Kraft der Luft hilft für Inspiration. Ich bitte um die Kraft des Feuers für Verwandlung. Hund, rolle ab und mach mit beiden Beinen einen großen Schritt nach hinten. Komm in die Hundeposition. Stoß dein Steißbein nach hinten oben. Länge deine Wirbelsäule. Deine Hände sind gut mit dem Boden verwurzelt. Drücke deine Hände fest in den Boden, besonders die Daumenwurzel. Deine Zeigefinger und Daumenballen drücken in den Boden. Stoße abwechselnd ein Bein nach hinten oben. Öffne dabei deine Hüftgelenke und streck dich lang. Du bittest um die Kraft des Feuers für Verwandlung. Spüre, wenn Hitze in dir aufsteigt. Feuer, Hitze kann Zustände verwandeln. Beobachte. Ich bitte um die Kraft des Wassers für innere Reinigung und Klärung. Kobra, setze deine Knie auf den Boden und komme langsam in die Bauchlage. Bringe deine Hände unter deine Schultern und drücke dich sanft nach oben in die Kobra. Dein Nacken bleibt lang. Du atmest ein. Dein Brustkorb weitet sich. Du atmest aus, du kommst ein bisschen mit dem Brustkorb nach unten Richtung Boden. Mit der Ein- und Ausatmung bewegt sich dein Brustkorb nach oben und nach unten. Atme tief ein, du wirst lang. Atme aus. Beobachte diese wellenartige, zarte Bewegung durch die Atmung in dir. Du kannst dir vorstellen, dass du innerlich durch die Atemwellen klarer wirst. Was darf sich in deinem Leben klären und reinigen? Atme weiter in der Kobra. Ich bitte um die Kraft der Erde, um aus Altem einen Nährboden für Neues zu schaffen. Boot, roll dich langsam auf den Rücken. Beuge deine Knie mit der Ausatmung und fasse deine Hände unter deine Kniekehlen. Zieh deinen Oberkörper nach oben. Dein Bauch kann deine Oberschenkel berühren. Deine Füße sind in der Luft. Lass nun die Hände unter deinen Kniekehlen los und strecke sie ein bisschen nach vorne entlang der Oberschenkel. Dein Rücken ist lang. Halte dich in dieser Bootposition. Halte dich mit deinen Bauchmuskeln. Wenn du magst, kannst du deine Beine auch strecken. Nimm wahr, wie du die Kraft aus deiner Mitte schöpfst. Deine Mitte, die dich nähren kann, so wie es auch die Erde tut. Du bittest um die Kraft der Erde, die Kraft deiner Mitte, um aus Altem einen Nährboden für Neues zu schaffen. Halte dich. Lass los, wenn du etwas loslassen oder verabschieden möchtest. Spüre das Alte und das daran gebunden sein. Wenn du bereit dazu bist, lass dieses Alte los. Lass es in den Boden fließen. Gespreizte Vorbeuge. Komm in den Grätschsitz, in die sitzende Grätsche. Setz deine Hände locker zwischen deine Beine auf. Und lass deinen Oberkörper sanft nach vorne los. Dein Rücken ist noch lang. Lass los, ohne etwas zu erzwingen. Atme ein. Dein Rücken ist lang. Atme aus. Lass los. Spüre, was du loslassen möchtest. Es kann ein Gefühl in deinem Leben sein. Es kann auch jetzt etwas sein, das du in deinem Körper loslassen möchtest. Was fällt dir ein? Was möchtest du loslassen? Welches Bild kommt? Was auch immer es ist, nimm es wahr. Atme ein. Mit der Ausatmung lässt du los, was auch immer du loslassen möchtest. Lass es durch deinen Körper fließen, in den Boden. Atme ein, du bist lang. Atme aus, lass los, was du loslassen oder verabschieden möchtest. Spüre das Alte und das daran gebunden sein. Atme ein, atme aus und lass es in den Boden fließen. Ich bitte um die Kraft der Erde, um aus Altem einen Nährboden für Neues zu schaffen. Boot. Komm erneut ins Boot, fasse mit beiden Händen also unter deinen Kniekehlen und hebe deine gebeugten Beine wieder in einem rechten Winkel parallel zum Boden. Ziehe deine Oberschenkel zum Bauch und hebe deine Arme entlang der Oberschenkel. Wenn du magst, kannst du auch deine Beine strecken, ein bisschen oder ganz. Halte dich, zieh deine inneren Bauchmuskeln nach innen und oben. Hol dir Kraft aus der Mitte. Du bittest um die Kraft der Erde, die Kraft deiner Mitte, deinen inneren Bauchmuskeln, um aus Altem einen Nährboden für Neues zu schaffen. Nimm die Kraft aus deiner Mitte wahr, die Erde nährt dich und macht den Nährboden für Neues bereit. Ich bitte um die Kraft des Wassers für innere Reinigung und Klärung, Cobra. Setze deine Füße auf den Boden ab und drehe dich langsam mit aktiven Bauchmuskeln in die Bauchlage. Bring deine Hände unter deine Schultergelenke und drück dich sanft und langsam nach oben in die Cobra. Dein Nacken bleibt lang. Atme ein und atme aus. Atme ein, dein Brustbein zieht ein bisschen nach oben, dein Brustkorb bewegt sich ein paar Millimeter nach oben. Und atme aus, dein Brustkorb bewegt sich wieder nach unten, ein paar Millimeter. Beobachte die Bewegung deiner Brust, deines Brustbeins, wie er sich nach oben bewegt, wenn du einatmest. Und nach unten, wenn du ausatmest. Wie Wellen bewegst du dich ganz leicht nach oben und nach unten. Beobachte diese wellenartige Bewegung in dir. Du kannst dir vorstellen, dass du dich innerlich mit diesen Wellen reinigst und klarer wirst durch die Wellenbewegungen. Was möchtest du klären? Bitte um die Kraft des Wassers für innere Reinigung und Klärung. Atme. Ich bitte um die Kraft des Feuers für Verwandlung. Hund mit Beinbewegungen. Komme über die Knie in den herabschauenden Hund. Stoß dein Steißbein nach hinten oben. Verwurzle deine Hände gut mit dem Boden. Deine Hände drücken in den Boden. Länge deine Wirbelsäule, deine Knie sind gebeugt, damit dein Rücken lang sein kann. Dein Zeigefinger und dein Daumenballen drücken in den Boden. Stoße abwechselnd ein Bein nach hinten oben. Öffne dabei dein Hüftgelenk und streck dich lang. Und stoße das andere Bein nach hinten oben. Spüre, wenn Hitze in dir aufsteigt. Feuer, Hitze kann Zustände verwandeln. Beobachte die Kraft des Feuers für Verwandlung. Stoß deine Beine weit nach oben, eins nach dem anderen und öffne deine Hüftgelenke. Ich bitte um die Kraft der Luft für Inspiration. Berg mit Armkreisen. Mach einen Schritt nach vorne mit beiden Beinen und komm in die Vorwärtsbeuge mit gebeugten Knien. Roll deine Wirbelsäule auf. Steh mit beiden Beinen verwurzelt auf der Matte. Atme tief und bewusst ein und aus. Aktiviere dein Zentrum unter deinem Bauchnabel. Ziehe dabei den Nabel nach innen und oben. Mach mit deinen Armen einige Armkreise nach hinten. Kleine Armkreise oder große. Mach dann ein paar Armkreise nach vorne. Spüre den Windhauch, den du dabei produzierst. Frischer Wind, erzeugt durch deine Armkreise, fördert neue Ideen. Du bittest um die Kraft der Luft für Inspiration, für neue Ideen. Lass los, wenn du etwas loslassen oder verabschieden möchtest. Spüre das Alte und das daran gebunden sein. Wenn du bereit bist, lass dieses Alte los. Lass es in den Boden fließen. Mach einen Armkreis nach unten und roll deine Wirbelsäule ab. Komm langsam in den Grätschsitz, also in die gespreizte Vorbeuge. Setz deine Hände locker zwischen deinen Beinen auf und lass deinen Oberkörper mit der Einatmung lang werden und mit der Ausatmung kipp dein Becken nach vorne und du kannst entspannen und loslassen. Einatmen, deine Wirbelsäule wird lang, dein Bauch, dein Becken zieht Richtung Boden. Ausatmen, deine Wirbelsäule lässt los, dein Nacken lässt los und entspannt. Ein, lange Wirbelsäule, Platz zwischen den Wirbeln. Aus, loslassen. Spüre, was du loslassen möchtest. Sind es jetzt Muskeln hier und jetzt? Oder kommt ein Gefühl hoch? Etwas, das dir in deinem Leben begegnet und du loslassen möchtest. Wenn du etwas loslassen möchtest, nimm es wahr. Mit der Ausatmung kannst du es loslassen und in den Boden fließen lassen. Du atmest ein und aus. Lass los, wenn du etwas loslassen oder verabschieden möchtest. Spüre das Alte. Spüre das daran gebunden sein und lass los, wenn du bereit bist. Lass es in den Boden fließen und atme dabei aus. Nimm Brauchbares, Nährendes mit als Saat für dein Leben. Unbrauchbares, was dich behindert, verunsichert oder schwächt, kannst du loslassen. Krokodil, liegende Drehung. Roll zurück mit der Wirbelsäule in die Mitte, fass mit deinen Händen unter deine Kniekehlen und bring deine Knie sachte zusammen. Halte sie mit deinen Händen unter deinen Kniekehlen und roll langsam über die Seite oder gerade in die Rückenlage. Stell deine Füße jetzt in der Rückenlage auf und lass beide Knie langsam nach rechts fallen. Entspanne in dieser liegenden Drehung. Atme ein, du bist weit. Atme aus und sinke in den Boden. Atme tief in den Bauch. Die Arme kannst du seitlich von dir strecken. Lass los, was du hier in den Boden fließen lassen möchtest. Und spüre auch, was du mit in den Alltag mitnehmen möchtest. Atme ein, spüre, was willst du in deinen Tag mitnehmen, in deinen Alltag? Atme aus, was willst du loslassen, in den Boden fließen lassen? Mit der Einatmung nimmst du mit, Nährendes, und mit der Ausatmung lässt du los, was du nicht mehr brauchst. Atme ein, atme aus, aktiviere deine inneren Bauchmuskel und bring deine Knie zurück in die Mitte. Atme ein, atme aus und lass deine Knie jetzt zur linken Seite fallen. Deine Arme können sich wieder seitlich ausbreiten. Entspanne. Atme ein, dein Bauch und dein Brustkorb weiten sich. Atme aus. Lass los und entspanne. Tief einatmen. Was ist für dich nährend? Was möchtest du mitnehmen aus diesem Jahr in deinen Alltag? Aus. Was behindert dich? Was ist zurzeit unbrauchbar? Oder was verunsichert dich? Was schwächt dich? Nimm wahr. Ein. Was ist für dich nährend gewesen in diesem Jahr? Was möchtest du mitnehmen? Aus. Was brauchst du nicht mehr? Was schwächt dich, verunsichert dich? Lass es hier. Lass es los. Ein. Das Nährende atmest du ein. Nimmst du mit. Und aus. Das Unbrauchbare lässt du los.